Wide awake and hungry, I can feel the winter's coming. Oh, tearing out the edges of my newfound love. Oh, I can see the colors while my eyes are shutting out the light. Burning all the images before I'm ready to fight. Out of my head, out of all the wars I've fought and words I've wasted, the memory stops, everything goes white, I'm still in all these places. On the road to Ithaca, the truth is sometimes easy to find. Let's celebrate a moment while the world wastes precious time. But now, but it might not be true. All this can be a dream for me. Why hesitate to see it through? Out of my head, out of all the wars I've fought and words I've wasted. Memory stops, everything goes white, I'm still in all these places. I'm out of my head, I'm out of all the wars I've fought and words I've wasted. The memory stops, everything goes white, I'm still in all these places. Sunday Service in Hamburg zu empfangen beim freien Sender, Kombinat auf 93,0 MHz, aber auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax und Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall, so muss es heißen. Eben gerade hörten wir Sun Taylor, eine Indie-Folk-Musiker aus Israel, der eine Platte aufgenommen hat mit dem Titel This Light. Davon hörten wir den Song I Know What You Want. Ja, doch, der muss gewesen sein, genau. Quatsch, All These Places, dieser Song, verrutscht in der Zeile hier. Ich wusste doch, da war irgendwas verkehrt. So, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Ich habe ein paar schöne Sachen für euch rausgesucht. Los geht's mit Dienstag, den 6. Oktober. Camera, eine Band aus Berlin, die gerne Krautrock macht, sind zu Gast im Hafenklang vom letzten Album mit dem Titel Remember I Was Carbon Dioxide. Hören wir hier ihren Song Synchron. Thank you. Camera hörten wir mit ihrem Song Synchron. Das Ganze könnt ihr live erleben und den Kopf dazu schütteln, wenn ihr denn möchtet. Am Dienstag, den 6.10. spielen die Berliner Krautrocker in Hamburg und zwar im Hafenklang. Am Dienstag ebenfalls zu Gast sind im Übel und Gefährlich Bonaparte, auch aus Berlin, glaube ich, kommen sie zum größten Teil, aber auch so ein bisschen in anderen Städten und Ländern unterwegs. Ich habe nur was Älteres von denen mitgenommen und zwar hier der Song Sorry We're Open von Bonaparte. Sorry we're open. Die bunte Truppe von Bonaparte sind auch wieder unterwegs und spielen live am Dienstag, den 6. Oktober im Übel und Gefährlich. Eben hörten wir ihren Song Sorry, We're Open vom gleichnamigen Album. Dann kommen wir zu unserem Konzerttipp der Woche. Und zwar am Dienstag spielen Speedy Ortiz im Golem. Die Band hat schon 3 Alben veröffentlicht. Neuestes Werk heißt Foil Deer. Wie klingt das Ganze? Wir hören hier ihren Song Raising the Skate. you never knew me, man. Not even a fraction. You just glimpsed your own reflection in a gold sheet. Raising the Skate. Das waren Speedy Ortiz von ihrem Album Foil Deer. Die Band spielt am nächsten Dienstag. Das ist der 6. Oktober im Golem. Ungewöhnlicher Ort für solche neusige Indie-Pop-Musik. Speedy Ortiz, das ist die Band um eine gewisse Sadie Dupuis oder Dupuis, wie man sie ausgesprochen werden mag. Sie singt hier, spielt Gitarre, ist Kopf dieser Band und ich finde die Platte hier voll, die ja wirklich sehr gelungen. Erinnert mich sehr an das, was die ganze Simple Machines Label Posse damals veröffentlicht hat. Das war so in Washington DC, schon ein paar Jährchen her, irgendwann so Ende 80er, Anfang 90er, alles ein bisschen angepunkt mit ganz viel Pop-Appeal dabei. Speedy Ortiz sind ein bisschen in dieser Tradition und die Platte macht Spaß hier. Ihr könnt sie live erleben nächsten Dienstag im Golem. Das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Wir hören nochmal Speedy Ortiz mit Mr. Difficult. I'm too hard about when it's not. Ortes können nicht nur laut und krachig, sondern auch ruhig und weniger krachig Musik machen. Toller Song hier, Mr. Difficult von Speedy Ortiz. Die Band aus den USA, Massachusetts kommen sie, also Boston da oben die Ecke, spielen am Dienstag, den 6.10. im Golem. Das ist hier Konzerttipp der Woche an der Stelle vom Sunday Service. Am Mittwoch, den 7.10. ist dann Glenn Hansard zu Gast im Dogs. Glenn Hansard ist Musiker, Gitarrist, Sänger aus Irland, bekannt aus Funk und Fernsehen und von seinen Bands wie The Swellsies oder auch The Frames. Er hat gerade eine neue Soloplatte veröffentlicht, vor 2-3 Wochen, Didn't He Ramble heißt die, und davon hier der Song Lowly Deserter. Ja, das war also Glenn Hansard vom neuesten Album Didn't He Ramble, hörten wir seinen Song Lowly Deserter live. Das Ganze im Docks am Donnerstag, den 8. Oktober. Ach Quatsch, am Mittwoch, den 7. Oktober. Sorry, auch hier verrutscht in der Zeile. Ich hoffe, das kommt nicht öfter vor in der Sendung. Ich krieg's dann meistens gar nicht so direkt mit. Außer ich krieg's direkt mit, dann ist was anderes, ne? Aber naja, egal. Weiter geht's mit dem nächsten Konzert für Mittwoch, den 7. Oktober. Mikachu and the Shapes spielen im Hafenklang vom neuesten Album Good, Sad, Happy, Bad. Kommt hier ihr Song Sea Air. There are no messages for me. I'm gonna get my stuff. I'm going to the sea. Already packed. I've left the house. Oh yeah. Oh, breathe on the sea air. Breathe on the sea air. Breathe in the sea air. Breathe in the sea air. Do your own with the wind of the heaven. Breathe in the sea air. Sea Air, das waren Mikachu and the Shapes. Das Ganze vom Album Good, Sad, Happy, Bad, Mikachu. Das ist eigentlich Mika Levy heißt sie, kommt aus England und macht schon seit einigen Jahren Musik mit The Shapes. The Shapes sind nur zwei Leute, Race Khan und Mark Pell, die sie unterstützen. Sie hat schon mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Matthew Herbert, Dells, Ghost Poet, Quest, also eher Leute, die aus der Elektro- und ich sag mal eher so Hip-Hop-Ecke kommen und dann auch so ein bisschen innovativer sind. Sie selbst macht eher ziemlich verstörende Musik, vor allen Dingen je älter sie wird und desto, sag ich mal, die Nummer ihrer Veröffentlichung größer wird, desto stranger wird ihre Musik. Sie spielt live im... wo war das noch? Hier im Hafenklang am Mittwoch, den 7.10. Und da die Platte neu ist, Good Sad Happy Bad, noch ein Song, und zwar Suffering von Mikachu and the Shapes. It's a song cooling down the street, cooling in your conscience, Mikachu and the Shapes waren das gerade. Die Band spielt live am Mittwoch, den 7. Oktober im Übel und Gefährlich. Ich schätze mal dann eher im kleinen Turmzimmer, weil den großen Saal kriegen die wahrscheinlich nicht voll. Würde mich zumindest wundern. Am Mittwoch ebenfalls was habe ich denn gerade erzählt? Ich habe wieder mal totalen Mist geredet. Ich bin schon wieder verrutscht in meiner Zeile hier. Also Mikachu and the Shapes spielen im Hafenklang. Die nächste Band spielt im Übel und Gefährlich am Mittwoch. Sorry für diese Verwirrung hier. Also Mikachu and the Shapes Mittwoch im Hafenklang. Pharao im Übel und Gefährlich. Pharao ist das Projekt der norwegischen Sängerin und Musikerin Kari Jansen. Die hat gerade mit Till It's All Forgotten ihr Debütalbum veröffentlicht. Hier kommt sie mit ihrem Song Hunter. Pharao mit ihrem Song Hunter vom Debütalbum Till It's All Forgotten. Die Dame aus dem hohen Norden könnt ihr live erleben. Im Übel und Gefährlich am Mittwoch, den 7.10. Am Donnerstag, den 8. Oktober spielen dann wie Taiva im Aalhaus. Von ihrem aktuellen Album Complete Strangers kommen hier wie Taiva mit Confiding. V-Tiver, die Band um Andy Cabbage aus San Francisco mit dem Song Confiding von dem ja sehr ruhigen Album Complete Strangers. Früher hat die Band ja schon immer so ein bisschen, sag ich mal, Neo-Folk-Sound gehabt. Auf der neuesten Platte sind sie ein bisschen ruhiger geworden und ihr könnt sie live erleben in einer ganz gemütlichen Atmosphäre und zwar im Aalhaus. Da spielen V-Tiver am Donnerstag, den 8.10. Dann am gleichen Tag im Hafenklang zu Gast sind Dope Buddy. Die kommen aus Baltimore, machen ziemlich krassen Noise-Rock. Ihr neuestes dürfte auch schon das 5. oder 6. Album sein, heißt Kunk oder Kunk ausgesprochen wahrscheinlich. Und hier ihr Song Goon Line. Yeah. Das waren Dope Buddy. Die machen ihrem Namen hier alle Ehre. Live das ganze Donnerstag, den 8.10. im Hafenklang Noise Rock aus den USA. Am Freitag, den 9. Oktober, sind Reptile Youth zu Gast im Übel und Gefährlich. Hier kommen sie mit Above. Das waren Reptile Youth, die Band live am Freitag im Übel und Gefährlich. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch, und zwar am Sonntag, den 11. Oktober, heißt es Vorhang auf für John Spencer und seine Blues Explosion. Come on, fellas! We got to pay respect. Here we go. You gotta use what you want to get what you got. Let the hammer drop. License and registration, please. It was a natural born rebel, cause it's set up free. Come on. We're stuck in that deal. Go up out here to get the bitch and fail a wall. Das war ein Song von The John Spencer Blues Explosion von ihrem neuesten Album Freedom Tower. Ja, und klar, die Band, das ist natürlich einmal John Spencer und dann Russell Simmons und Judah Bauer zu dritt. In der gleichen Besetzung sind sie seit 91 unterwegs, haben ihre eigene Form von Blues gefunden und sind vor allen Dingen live sehr, sehr, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ihr habt die Chance, sie zu sehen in Hamburg am nächsten Sonntag, den 11. Oktober im Übel und Gefährlich. Ich habe nochmal einen Song vom neuesten Album hier, John Spencer mit Betty vs. the NYPD, das New York Police Department. Got the Das waren The John Spencer Blues Explosion mit ihrem Song Betty vs. NYPD. Ihr könnt diese großartige Band aus New York live erleben. Am Sonntag, den 11. Oktober, spielen sie in Hamburg im Übel und Gefährlich. Soviel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Alles auch nochmal nachzulesen, wenn ihr wollt, auf der Homepage unter sundayservice.de. Da sind die Tipps auf der Playlist nochmal vermerkt. sundayservice.de, die Homepage eures Vertrauens.